Der Sünder und der Heilige. Im 23. Jahrhundert, in der ausklingenden Altzeit, lehrte in einem erleuchteten Kloster auf der Erde der Meister Deng Zöling, auch genannt der 13. Buddha oder der Meister des Einsseins. Unter den 2000 Mönchen, die bei ihm studierten, waren auch zwei Brüder Lu, von denen er den einen wie einen Heiligen verehrte, den anderen aber wie einen Teufel verabscheute. »Wie kann das sein?« fragten ihn eines Tages einige seiner Schüler. »Wie kann es sein, dass du den einen Lu wie einen Heiligen verehrst und den anderen wie einen Teufel verabscheust? Beide gleichen sich doch wie ein Ei dem anderen. Beide sündigen in einem fort, huren und saufen und brechen die Klosterregeln, schlafen in den Tag hinein, fressen sich voll wie die Hunde und singen unzüchtige Lieder.« Wie kannst du den einen verehren und den anderen verachten? Lange schwieg der Meister. Dann sagte er: Gebt mir 3 Tage Zeit, dann will ich eure Frage beantworten. Die Jünger zogen sich zurück, und der Meister fastete und betete 3 Tage lang. Dann rief er seine Schüler wieder zu sich. Er ließ alle 2000 sich im Klosterhof versammeln und begann seine Lehrpredigt, indem er die beiden Brüder Lu zu sich rief. Lu dem Bösen versetzte er einige Stockschläge, aber vor Lu dem Heiligen kniete er nieder, legte seinen Kopf vor ihm in den Staub, ergriff mit beiden Händen seinen Fuß und setzte sich diesen auf den Kopf. Dann erhob er sich wieder und sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ihr habt mir eine ernsthafte Frage gestellt, und ich will sie euch ernsthaft beantworten. Wie kommt es, fragt ihr, dass ich den einen Lu wie einen Teufel verachte und den anderen Lu wie einen Heiligen verehre, wo sie doch beide huren und saufen und sündigen in einem fort? Doch seht sie euch an. Dieser hier sündigt, weil er das Böse will. Er sündigt, weil er sich selber hasst, er tötet jeden Tag sein Gewissen, er säuft den Wein, um sich zu erniedrigen, er schwängert die Jungfrauen, um ihre Unschuld zu zerstören, er singt schweinische Lieder, um unser Ohr zu kränken. Nun aber seht euch diesen an. Dieser hier weiß nichts von Sünde. Er säuft den Wein, wie ein Kind an der Mutterbrust saugt, er schwängert die Jungfrauen, wie der Wind die Blüten bestäubt, er singt die schweinischsten Lieder, wie eine Nachtigall ihre Weisen pfeift. Er ist völlig eins mit der Sünde, und darum ist sie bei ihm wie Reinheit und Unschuld. Ich hoffe, ihr versteht. Lange schwiegen die 2000 Schüler im Klosterhof und meditierten über das Gesagte. Dann wagte es einer aufzustehen und vor den Meister zu treten. Und nach 3-maliger Verbeugung fragte er also: Meister, wenn es möglich ist, dass der eine im Einssein ist, weil er mit der Sünde im Eins ist, so muss doch der andere, der nicht im Einssein ist, doch wiederum im Einssein mit diesem nicht im Einssein. So wäre er doch auf der nächsten Stufe ebenfalls im Einssein. Ist es so, Meister, oder irre ich? Gebt mir 3 Tage Zeit, sprach der Meister, dann will ich euch antworten. Und wieder zogen sich die Schüler zurück, und wieder fastete und betete der Meister 3 Tage lang. Dann rief er die Schüler zu sich und begann seine Lehrrede. Diesmal war seine Rede noch kürzer als sonst. Er sagte nur: Im Einssein durch Einssein mit der Sünde ist gut. Im Einssein durch Einssein mit dem Nicht-im-Einssein ist schlecht. Lange schwiegen die Schüler und meditierten. Doch dann wagte sich einer vor, verneigte sich 3-mal und fragte: Warum? Und der Meister sagte: Ich weiß es, denn ich fühle es. Der Schüler verneigte sich wieder 3-mal und fragte: Aufgrund wessen fühlt ihr es? Da sagte der Meister: Ich fühle es. Der eine ist mir sympathisch, aber der andere ist mir unsympathisch. Da entstand ein langes Schweigen unter den Schülern. Lange saßen sie da im Klosterhof und meditierten über die Antwort des Meisters. Dann sagte der Schüler, der zuerst gesprochen hatte: »Meister, so wären wir wieder am Anfang. Unsere Frage war doch, warum ist der eine dir sympathisch, der andere aber nicht?« Da sagte der Meister wieder: »Gebt's mir 3 Tage Zeit, dann will ich eure Frage beantworten.« Die Schüler zogen sich zurück, und wieder fastete und betete der Meister 3 Tage lang. Dann rief er die Schüler zu sich: »Ihr habt mir eine ernsthafte Frage gestellt, und ich will sie euch ernsthaft beantworten. Ihr wollt wissen, woher mir das Wissen kommt, dass das Sündigen des einen Lu heilig, das des anderen verbrecherisch ist. Ich sagte euch, dass der eine im Eins sei, der andere nicht. Ihr argumentiertet, dass auch der andere im Einssein sei, nämlich durch Einssein mit dem Nicht-im-Einssein. Ich sagte euch, dass das eine gut sei und das andere böse. Ihr wolltet wissen, woher mir dieses Wissen komme. Ich sagte euch, ich fühle es, denn der eine sei mir sympathisch und der andere nicht. Nun wolltet ihr wissen zu allerletzt, woher mir diese Eingebung komme. Nun, ich will es euch sagen. Ich habe gefastet und gebetet, und dabei ist mir in den Sinn gekommen, warum mir der eine Lu unsympathisch ist, der andere aber sympathisch. Vor dem einen ekelt mich, vor dem anderen aber nicht. Der böse Lu säuft und der gute Lu säuft auch. Der böse Lu säuft, bis er unter dem Tisch liegt und kotzt. Er schläft in seiner eigenen Kotze ein und deswegen ekelt mich vor ihm. Der andere Lu aber: ich habe ihn schon saufen sehen, bis er sich selbst nicht mehr kannte. Ich habe ihn saufen sehen, bis er seine eigene Mutter verführen wollte. Ich habe ihn Fässer saufen sehen und ich habe ihn Tonnen saufen sehen. Aber noch nie habe ich gesehen, dass er kotzt. Und da denke ich, meine Brüder, wer so saufen kann, muss vom Buddha begnadet sein.« Und damit schloss Deng Zhiling seine Lehrrede und schickte seine Schüler zur Gartenarbeit.